Erster, alle Länder sollen Gott jubeln. Zweiter, singt von seinem großen Namen. Lobt ihn sehr. Dritter, sagt zu Gott, deine Taten sind großartig. Deine Feinde tun nur so, als ob sie dich ehren. Sie tun das, weil du so mächtig bist. Vierter, alle Länder sollen sich vor dir beugen. Sie sollen dir Lieder singen und deinen Namen preisen. Fünfter, kommt und seht, was Gott getan hat. Seine Taten sind sehr beeindruckend für die Menschen. Sechster, er machte das Meer zu trockenem Land. Die Menschen gingen zu Fuß durch den Fluss. Dort haben wir uns über ihn gefreut. Siebter, er regiert für immer mit seiner Kraft. Er sieht alle Völker. Wer nicht gehorcht, kann nicht aufstehen. Achter, ihr Völker, lobt unseren Gott. Sagt allen, wie groß er ist. Neunter, er gab uns das Leben. Er ließ uns nicht fallen. Zehnter, Gott, du hast uns geprüft. Du hast uns gereinigt, wie man Silber reinigt. Elfter, du hast uns in eine Falle gebracht. Du hast uns schwere Lasten gegeben. Zwölfter, du hast andere Menschen über uns herrschen lassen. Wir mussten durch Feuer und Wasser gehen. Aber du hast uns in die Freiheit geführt. Dreizehnter, ich werde mit Opfern zu deinem Tempel kommen. Ich werde meine Versprechen halten. Vierzehnter, diese Versprechen habe ich mit meinem Mund gemacht. Ich habe sie gesagt, als ich in Not war. Fünfzehnter, ich werde dir fette Schafe opfern. Auch Widder werde ich opfern. Ich werde auch Rinder und Böcke opfern. Sechzehnter, kommt her, alle, die Gott ehren. Ich will euch erzählen, was er für mich getan hat. Siebzehnter, ich rief zu ihm mit meinem Mund. Ich lobte ihn mit meiner Zunge. Achtzehnter, ich hatte keine bösen Gedanken. Gott hört nicht, wenn man Böses plant. Neunzehnter, aber Gott hat zugehört. Er hat auf mein lautes Gebet geachtet. Zwanzigster, Gott sei gelobt. Er hat mein Gebet nicht abgelehnt. Er hat mir seine Güte nicht weggenommen.